Übung 2. Beispiel. Die Zeitung liegt nicht auf dem Tisch. Aber ich habe sie doch auf den Tisch gelegt. Aber ich habe sie doch auf den Tisch gelegt. Aber ich habe sie doch auf den Tisch gelegt. Und jetzt sie. Die Zeitung liegt nicht auf dem Tisch. Aber ich habe sie doch auf den Tisch gelegt. Die Teller stehen nicht im Schrank. Aber ich habe sie doch in den Schrank gestellt. Das Kind sitzt nicht auf dem Stuhl. Aber ich habe es doch auf den Stuhl gesetzt. Das Buch steht nicht im Regal. Aber ich habe es doch ins Regal gestellt. Der Mantel hängt nicht an der Garderobe. Aber ich habe ihn doch an die Garderobe gehängt. Der Löffel liegt nicht neben dem Teller. Aber ich habe ihn doch neben den Teller gelegt. Die Schuhe stehen nicht unter dem Bett. Aber ich habe sie doch unter das Bett gestellt. Die Decke liegt nicht auf dem Bett. Aber ich habe sie doch auf das Bett gelegt.